Er hat sie verraten auf ihrem Kreuzzug. Sie verlacht und gar verspottet. Doch nur wer Demut kennt, wird den Sieg ernten. Denn wer die Seele seines Volkes kennen will, muss erstmal seine Götter aufsuchen. Doch die Übermacht